1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße ganz herzlich die Hörer von 1 Live und die Zuschauer von 1 Festival. Und das WDR Fernsehen wird circa 10 Minuten später dann auch zu uns kommen. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt: Für meine Schönheit tue ich alles. Ich möchte gerne sprechen, unter anderem mit Leuten, die sich vielleicht schon einmal oder sogar mehrmals operieren haben lassen wegen der Schönheit, die hungern, weil sie glauben, dass sie dann schöner sind, mit Leuten, die sportsüchtig sind oder kosmetiksüchtig oder modesüchtig sogar oder auch gerne mit Leuten, die aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls eine Entstellung haben und sich deshalb verschönern lassen möchten und da das eine oder andere tun. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht bei mir ist der Björn und Björn ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Björn. Ja, für meine Schönheit tue ich alles. Sagst du das auch? Ja, das stimmt auf mich voll und ganz zu, weil ich benutze jetzt circa ein Jahr Anabolika. Oh. Und weil ich mir halt auch der Gefahr bewusst bin. Mhm. Wir wollen mal einfach kurz mal zwischendurch erklären, was sind Anabolika? Was ist das? Das sind so Aufbaumittel, die halt den Körper aufbauen, eine Muskelmasse geben, halt vom Volumen her eher weniger Kraft. Das heißt, halt kriegt man dicke Muckis, ohne viel trainieren zu müssen. Genau, aber ich bin trotzdem jeden Tag nach der Arbeit trotzdem noch so circa 4 Stunden im Fitnessstudio, außer Sonntag. Jeden Tag? Jeden Tag. Jeden Tag nach der Arbeit 4 Stunden im Fitnessstudio? Ja. Außer sonntags? Ja. Das heißt, eigentlich müsstest du schon einen gut trainierten Körper haben. Na, den habe ich auf jeden Fall. Aber schon. Das ist dir nicht genug? Genau. Du willst noch mehr? Genau. Und was jetzt so noch Steigerung bei mir wäre, weil das mit dem Anabolika ja auch ziemlich gefährlich ist, halt am Überlegen, einen Kredit aufzunehmen. Bist du irrsinnig? Bist du wahnsinnig? Was kostet, was kostet das? Um halt noch eine OP machen zu lassen, wenn das funktioniert. Wie? Nicht den Kredit für die Anabolika ausgeben, sondern eine OP machen zu lassen. Was für, genau. Was für eine OP? Halt, wenn das funktionierte, irgendwie so Muskelimplantate. Habe ich noch nie gehört. Deswegen dachte ich ja, da bin ich am Überlegen, habe bis jetzt auch noch keine Infos darüber eingeholt. Ja. Und das wollte ich dann jetzt auch demnächst machen. Ja. Und wenn das funktioniert, was das denn halt auch kostet. Ja, also ich weiß nicht, ob es das gibt. Mittlerweile gibt es in dem schönheitschirurgischen Bereich den allen möglichen Unsinn, sage ich jetzt auch mal. Darüber bin ich nicht informiert. Lass uns mal über die Anabolika sprechen. Wie viel pfeifst du dir da jeden Tag rein? Also das ist eine Spritze, alle 2 Tage. Muss man das spritzen oder einnehmen? Kann man halt flüssige als Injektion oder auch als Medikament nehmen, also Tablettenform. Ja. Und du spritzt dir das selbst? Ja. Woher kannst du das? Dadurch, dass ich halt eine Krankenschwester als Freundin hatte, die hatte mir das gezeigt gehabt. Aber die hast du nicht mehr, die Freundin? Nee. Wie lange, sag mal, wie lange nimmst du denn jetzt dieses Zeug? Ja, circa ein Jahr. Ach so, doch schon ein Jahr. Mhm. Ja. Und da war die Freundin noch da? Ja. Könnte sein, dass die Freundin weg ist, weil deine Hoden geschrumpft sind, denn das ist ein üblicher Nebeneffekt von Anabolika. Nee, das hatte sie auch gesagt gehabt, da hat mich auch darauf hingewiesen und dass ihr das eigentlich egal ist. Ja. Bloß es ist hier zu extrem geworden mit meinem Wahn in der Hinsicht. Ja, siehst du das denn für dich auch so, dass das ein Wahn ist? Teilt schon, aber ich finde, auf eine Art ist das ein schöner Wahn. Ein schöner Wahn, mit dem du deine Gesundheit gefährdest? Na ja. Das ist ja ganz eindeutig so. Das ist ja bewiesen, dass diese Mittel sich gesundheitsschädlich auswirken. Ja. Und deswegen habe ich ja halt vor, mich wegen so einer OP halt vorzuinformieren. Achso, dann würdest du dich lieber operieren lassen, als denn Anabolika nehmen. Genau. Dann würde ich mich halt so operieren lassen, dass ich so aussehe, wie ich möchte. Wie möchtest du denn aussehen? So ungefähr dieses Format Arnold Schwarzenegger in seinen besten Jahren. Nicht heute, sondern in seinen besten Jahren. Genau. Warum willst du so aussehen? Weil ich früher halt viel ausgelacht worden bin, weil ich ziemlich schmächtig war und so. Achso, jetzt willst du es allen mal zeigen. Und jetzt bist du der große... Dass ich auch anders aussehen kann, ja. Sag mal, dieses Zeug, diese Anabolika, wo kriegst du das? Auf dem Schwarzmarkt. Also ist mir im Fitnessstudio, weil ich vorher schon ohne trainiert hatte, ist mir das dann von jemandem angeboten worden. Und das heißt, du weißt gar nicht ganz genau, was da drin ist, was du da kaufst. Das ist wie bei Drogen. Da weiß man ich auch nicht, was drin ist. So, dass da Steroide drin sind. Aber das weißt du gar nicht genau. Das kann in irgendwelchen Giftküchen zusammengebraut sein und du kaufst es. Ja. Was kostet denn da so eine Tagesdosis? Also das ist immer eine 6-Wochen-Kur. Und da bezahle ich 80 Euro für. Was machst denn du vom Beruf? Ich bin Verzinker. Was bist du? Verzinker. Verzinker? Achso, hatte ich gerade nicht verstanden. Verstehe. Mensch, Björn, also ich kann ja verstehen, dass du da irgendwie deinen Frust früher eingesteckt hast, wenn du viel gehänselt worden bist. Aber jetzt schlägst du aber weit über die Stränge. Ich könnte schwören, wenn ich dich angucke, wenn ich dich jetzt sehen würde. Nur gut, du hast ja schon ein Jahr das Zeug genommen. Aber auch vorher, wenn du 4 Stunden jeden Tag trainierst, ich war selbst viele Jahre im Fitnessstudio, ich weiß, was das bedeutet, sieht man verdammt gut aus, wenn man jeden Tag 4 Stunden trainiert. Das reicht, das würde eigentlich reichen. Ich habe die Jungs beobachtet. Das hat lange gedauert, deswegen hatte ich das dann ausprobiert gehabt, das eine Mal. Ja, ich verstehe schon. Weißt du, ich habe die Jungs gesehen, die das Zeug genommen haben. Die sehen, auf Dauer gesehen, sehen die schlechter und schlimmer aus als vorher. Viele haben große Hautprobleme. Bei vielen schlägt es sich wirklich auf die Genitalien. Die sehen auch nicht mehr so doll aus und auf die Potenz. So, das ist das Äußere. Da kann man ja immer sagen, naja gut, lege ich nicht so Wert drauf. Aber du spielst ganz, ganz, ganz, ganz groß mit deiner Gesundheit. So sehr vielleicht, dass du hinterher gar nicht mehr trainieren kannst. Und dann siehst du aber völlig daneben aus. Ja, deswegen bin ich ja mit dieser OP, Ja, aber auch das, Björn, muss mit Sicherheit nicht sein. Du bist ein Kerl von 27 Jahren, wenn der normal trainiert und sich fit in den Schuss hält, siehst du klasse aus. Also in die OP, das sind wahrscheinlich hochkomplizierte Operationen, die wirst du eh nicht so mit der linken Hand bezahlen können. Nee, deswegen hatte ich ja auch gesagt, dass ich am Überlegen bin mit einem Kredit. Ja, und das ist natürlich noch wahnsinniger, dass du dich verschuldest wegen einer solchen Äußerlichkeit, die dann vielleicht auch noch schief läuft und es definitiv nicht nötig ist. Also, ja, das absolute Hauptargument ist für mich, Björn, dass du mit deiner Gesundheit spielst. Ja, und gesund sein ist das Allerbeste und das Allertollste überhaupt, was man haben kann. So, und wenn du eigentlich ein gesunder Mann bist und dich sportlich gut betätigen kannst, finde ich, ist das komplett im grünen Bereich. Deine Freundin hat dich verlassen, weil du das übertreibst. Ja. So. Ist es das wert? Nee, das nicht. Ich habe mich auch mittlerweile schon ziemlich zurückgezogen, da auch teilweise Bekannte und Freunde mich Gegner verstoßen haben. Mhm. Weil die und, auch alle denken, dass du übertreibst und die können gar nicht folgen in deine Welt. Genau, und dadurch habe ich mich halt noch mehr da reingesteigert durch den Frust, dass ich dann alleine gelassen worden bin. Pass auf, Björn. Ich möchte mal, dass meine Psychologin ein paar Worte mit dir spricht. Bist du einverstanden? Ja. Vielleicht kann sie dir noch den einen oder anderen sehr guten Tipp geben. Was meine Meinung ist, habe ich dir gesagt. Und vielleicht kannst du aus dem Tipp dann auch noch was machen von meiner Psychologin. Das ist die Elke heute Nacht. Mhm. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen, Björn. Ja. Und die Elke ruft dich zurück. Okay. Und ich hoffe, dass du nur noch trainierst demnächst und weiter nichts machen wirst. Mhm. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Danke. Schönen Morgen noch. Ja, vielen Dank dir auch. Tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, bis das wieder Fernsehen zu uns kommt. Dann machen wir einfach ein paar Takte Musik. So, jetzt begrüße ich ganz herzlich die Zuschauer auch vom WDR Fernsehen. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir hatten ein bisschen Verspätung, bitten das zu entschuldigen. Aber nun sind wir ja alle versammelt. Eins Festival, eins Live und das WDR Fernsehen. Und wir können so richtig loslegen mit unserem Thema heute Nacht. Das Thema heißt, für meine Schönheit tue ich alles. Wer von euch denkt so? Wer von euch sagt das? Wer von euch war vielleicht schon mehrfach beim Schönheitschirurgen, um sich schöner machen zu lassen? Wer von euch hungert, weil er denkt, dass er dann noch schöner ist? Wer von euch ist vielleicht sportsüchtig, kosmetiksüchtig oder modesüchtig auch? Und wer von euch hat vielleicht irgendwann mal eine schlimme Krankheit gehabt oder einen Unfall gehabt und ist aufgrund dieses Vorfalls irgendwie gezeichnet oder gar entstellt und möchte sich deshalb verschönern lassen. Und aufgrund dessen sagt ihr dann auch, für meine Schönheit tue ich alles. Also mit all diesen Menschen möchte ich gerne sprechen. Wenn ihr Lust habt, auch mit mir zu sprechen, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de und vergesst nicht, in die Mail eure Telefonnummer reinzuschreiben. So, und jetzt bin ich verbunden mit der Dorothea. Und die ist... Wie alt ist sie denn? 29. Ja, leider schon, ja. Ach, das ist doch noch ein wunderbares Alter, 29. Ja, das findest du, ich leider nicht. Dorothea, und da sind wir schon beim Thema, weil du dich so alt fühlst? Ja, ich fühle mich alt und deswegen mache ich ja, versuche da also so ein bisschen gegenzuwirken, Also mit 29 fühlst du dich zu alt? Ja, auf jeden Fall. Warum? Ja, jetzt geht's nur noch abwärts, so ein bisschen für mich, habe ich das Gefühl. Ja, wirklich, ja. Das sagt mal den Leuten, die 39, 49, 59, 69 sind. Ja, da will ich gar nicht drüber nachdenken, wenn es soweit ist. Wenn du vor dem Spiegel stehst, findest du dich auch schon zu alt? Entdeckst du Fältchen hier und runzeln doch? Ja, das finde ich schon, deswegen habe ich einige Dinge schon dagegen getan. Was hast du getan dagegen? Ja, also was gegen Fältchen angeht, habe ich die Lidstraffung schon mal hinter mir. Lidstraffung ist auch ein kleiner chirurgischer Eingriff, ne? Richtig, genau. Das ist, wenn man halt ein bisschen zu fallende Lider hat, kann man die Augen größer machen lassen und das habe ich gemacht. Wie teuer ist das? Und, ja, wie teuer? Das ist ungefähr 2500 Euro. Doch, auch so teuer. Ja. Muss man dafür stationär? Kann man stationär machen, kann man aber auch ambulant machen. Ich habe stationär gemacht, weil ich dabei auch noch eine Brustvergrößerung und Fettabsaugung dabei gemacht habe. Ach so, also hast du eine ganze Palette schon hinter dir. Alles zusammen, weil das speicht Zeit und Geld halt, ne? Verstehe. Also Brustvergrößerung? Ja. Weil dir das vorher alles zu klein war? Richtig, das war A, B und ich wollte gerne C haben, so ein größeres C, ja. Ja, ja. Ja, und jetzt ist das schön und gefällt mir, ja. Das Ergebnis finde ich gut. Und operationsmäßig gut verlaufen alles? Narben schön verheilt? Ja, das ist ja so ein bisschen Narben noch, sieht man noch ein bisschen halt, weil das ist ja richtig Schnitt gewesen. Aber wo verlaufen die Narben? Unter der Brust, genau. Das ist ungefähr so 200 Zentimeter groß. Ach, nee, nicht. Unter der Brust. Ah ja, Mhm. Also es gibt drei verschiedene Methoden. Mein Arzt diese gewählt, weil er sagte, dass man halt nicht so viel Schmerzen hat und ja, verheilt halt schneller als unter den Achseln oder halt ja. Phase, ne? Ja. So, und Fett abgesaugt, wo? Ja, an der Oberschenkel, Innenseite, da ich fand, dass ich ein bisschen dickere Oberschenkel hatte. Mhm. Das ja machen lassen, ja. Ja. 200 Gramm war das insgesamt. Und auch zu der Zufriedenheit. Manchmal hört man da ja, dass so Dellen übrig bleiben und das nicht schön gerade gelungen ist. Nein, nein, also man muss sich ja vorher gut informieren und dann findet man einen guten Arzt und ja. Der macht das dann richtig. Wie viel Geld hast du schon in diese chirurgischen Dinge investiert? Also 7.000 Euro mittlerweile. 7.000 Euro. Ja, und dabei mache ich auch noch zweimal im Jahr, gestern das letzte Mal, noch Botox in die Stirn und an den Augen spritzen. Ach so, Stirn und Augen. Ist Botox nicht auch das, wenn die Frauen so dicke Lippen haben? Ist das nein, das, um Gottes Willen, nein. Also dadurch, dass ich meine Augenbrauen immer so links hochgehoben hatte ja. Und hatte ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen Zornfalten bekommen hatte. Oh, da muss man natürlich aufpassen. Ja, eben, ja. Eben, da sieht es so toll aus und dann kann man das ja machen und dann sieht das alles glatt gebügelt aus. Botox ist ein, oder Botox, wie das heißt, ist ein Gift, ne? Ein Schlangengift oder sowas. Ein Nervengift. Ein Nervengift, genau. Und das hält aber dann auch nur einige Monate, ne? Richtig, also man kann das dann zweimal im Jahr machen und dann sieht alles super aus. Und was kostet da einmal Spritzen für? 350 Euro. Wie viel? 350 Euro pro Sitzung, ja. So. Und das ist dann zweimal im Jahr. Und gerade eben gemacht. Ja, das ist eine Sache von 5 Minuten. Ja, so. Ich sehe aber dann eine Woche später ist das wieder so, wie das war und dann ist das auch okay. Achso, bist du denn so eigentlich im Moment dann zufrieden oder wachst du jeden Morgen auf und denkst, ich entdecke wieder was Neues? Ja, also mit den Sachen, die ich gemacht habe, ja, aber ich möchte noch gerne eine kleinere Nase haben und würde noch ein bisschen gerne dünner sein. Wie viel wiegst du denn? Das ist immer so eine Sache mit dem Willen halt, mit dem Essen und mit dem Sport, ne? Ich meine, das ist eine Frage der Disziplin, wenn du Sport treibst. Ja, das ist das Problem ja. Bei mir. Wie viel wiegst du denn? Ich 58 Kilo. Bei einer Größe von? 1,70. Ach, ist okay. Nein, also ich finde, es könnte ein bisschen weniger sein. Pro Oberschenkel halt so, ne? Ja, ja. Also du bist ja ganz jeck drauf, was die Sache anbelangt. Ja, also ich finde nicht. Also das könnte wirklich schlimme Auswüchse nehmen, wenn du älter wirst, wenn du wirklich älter wirst. Boah, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Dann sitzt du ja nur noch beim Schönheitschirurgen. Ja, oh mein Gott. Also es kann, ich meine, auch sowas kann in der Tat auch eine Sucht erwachsen, ne? Ja, das glaube ich mittlerweile schon bei mir. Ja. Dann muss hier noch was geschafft werden und da noch was. Und ich meine, die Zeit arbeitet eh gegen dich, gegen uns alle. Ja. Wo willst du da für dich die Grenze ziehen, dass du sagst, nein, jetzt langt es auch, jetzt ist auch gut? Ja, also da will ich mir noch keine Gedanken drüber machen. Also so weit bin ich noch nicht. Also du bist fest geschossen, das noch so volle Kanne weiter durchzuziehen? Ja, natürlich. Also ich habe auch später, wenn ich jetzt mehr Falten haben sollte, würde ich auch eine Gesichtsstraffung machen. Natürlich, klar. Also da, wenn irgendwas ist, was mir dann nicht mehr gefällt und ich dann in den nächsten 5 Jahren dann zu viel Falten bekomme oder so, da bin ich die Erste, die dann wieder beim Chirurgen ist, auf jeden Fall. Nun bringt ja jede von diesen Operationen, das sind ja keine Kleinigkeiten, richtig, immer Risiken bis zu großen Risiken mit sich. Das nimmst du alles in Kauf? Ja, das war auch vor Narkose und da liegt man auch ein paar Tage flach, das ist richtig, ja. Aber es lohnt sich, ich fühle mich danach besser und ich sehe besser aus, das sagen mir auch andere Leute, Familie und Freunde und ja, das ist das, was für mich wichtig ist. Nehmen wir mal an, wir spielen das mal nur so theoretisch durch. Ja. Du würdest jetzt aufgrund irgendwelcher Umstände für eine sehr lange Zeit alleine, ganz alleine, auf einer Insel, auf einer einsamen Insel leben müssen. Würdest du diesen ganzen Kram dann auch machen lassen, sofern das überhaupt möglich wäre? Ja, weil ich muss mich dann, wenn ich einen Spiegel hätte, dass ich auf jeden Fall mitnehmen würde, müsste ich mich ja angucken und dann würde ich mich ja so sehen. Und wenn das mir nicht gefällt, dann haben wir schon das Problem. Und Also du sagst ganz klar auf die Frage, ich mache das nicht für irgendwelche anderen Leute, ich mache das für mich. Richtig. Das glaube ich nie so richtig. Weil ich denke, wir reagieren immer alle auf andere Menschen. Richtig. Und wenn plötzlich keine anderen Menschen mehr da wären oder wenn ein anderes Schönheitsideal vorherrschen würde in unserer Gesellschaft, würden wahrscheinlich ganz viele Leute auch anders drauf sein. Aber ich denke, man hat ja so ein Bild von sich, ne? Also klar. Ja, aber wie entsteht das? Woher kommt das? Ja, das kommt wahrscheinlich von der Gesellschaft, aus den Medien. Aber ich so, man kennt sich ja selber und ich denke mal, hat man so Schönheitsideale und das sind so Dinge, die mich halt beschäftigen. Ja, aber weißt du, ich glaube ja, dass diese Schönheitsideale, die fallen ja nicht vom Himmel und die sind nicht angeboren. Ich glaube, dass wir gerade in unserer jetzt zur Zeit in der westlichen Zivilisation werden wir ja zugeschüttet mit Schönheitsnormierungen. Einer ist schöner und perfekter als der andere und jeder will es dann genauso sein. Ja, aber entweder macht man das mit oder man bleibt auf der Strecke. Ja, aber ist es nicht doof, das mitzumachen? So, nein, so in der Herde mitzulaufen, nur weil irgendwelche Hanseln irgendwo in irgendwelchen, weiß ich es, Modelagenturen oder Werbeagenturen das so kreiert haben? Ich fühle mich aber dabei besser. Hm. Und das ist mir wichtig. Wenn ich morgens aufstehe und mich in den Spiegel anschaue und sage dann, okay, so kann ich mit leben und das gefällt mir und habe da jetzt keine Depression oder schlechtes Gewissen oder schlechte Gedanken, dann ist es für mich in Ordnung so. Was machst du vom Beruf? Ich bin Teamleiterin beim Telekommunikationsunternehmen, ja. Ach so. Das ist auch eine Branche, wo man auch so schon auf Äußeres Wert legt. Ja, ne? Dass wir haben also sehr viele junge Leute. Also das ist halt so, Callcenter sind ja meistens so von 20 bis 30. Ja. Und man hat halt jüngere Kollegen. Ich werde nächsten Monat 30. Das ist ja so eine Sache. Und da ich finde, dass es zu viel Konkurrenz auf dieser Welt gibt, zu viele hübsche Frauen, kann ich nicht mit leben. Also ich habe da ein Problem mit und... Bringt das denn auch insofern einen Erfolg, dass die Männer dir mehr zu Füßen liegen, nachdem du das gemacht hast? Ja klar, ist also das so? Ich kann nie weiter sagen, was ich jetzt gemacht habe oder so. Also ich, leider Gottes stehe ich nicht so zu allen Dingen, aber ich finde, das kommt gut rüber und... Hast du einen Freund im Moment? Nein, nee. Im Moment nicht, nein. Aber du hattest schon einen Freund, während du solche Sachen gemacht hast? Und der war dagegen. Der war dagegen? Ja, da gab es immer sehr viel Streit und wir haben uns jetzt letztendlich nicht deswegen getrennt, aber das war einer der Dinge, wo sehr viel halt, Differenzen und Streitigkeiten. Ich glaube ja wirklich, dass die meisten, wenn man in einer Partnerschaft ist, dass die meisten Partner dann eher bremsen und sagen, nee, komm, hör auf, ich liebe dich so, wie du bist und ich mag dich so, übertreibe es nicht und geh nicht das Risiko ein, nachher passiert irgendwas und so weiter. Bist du in deinem Umfeld die Einzige, die so extrem drauf ist? Ja. Ja. Was sagen deine besten Freundinnen dazu? Die finden das gut, also die finden das Ergebnis schön. Die finden das Ergebnis schön, aber würden es selbst nicht so machen? Nein, die sagen, ich bin verrückt. Die und die sagen, Dorothea, bremst dich mal. Ja. Irgendwo muss eine Grenze sein. Wie ich gelitten habe nach den Schmerzen, wo ich dann eine Woche flach war, weil ich nicht laufen konnte, mich nicht mehr bücken, weil alles auf einmal wehtat. Das ist ja auch irre, was man da an Schmerzen in Kauf nimmt, ne, für diese... Aber das ist schnell vergessen. Ja. Das ist schnell vergessen. Ja, ja. Wenn man sich dann den Spiegel anguckt und das Ergebnis sieht toll aus, ist das alles schon vergessen. Das ist wie bei Kinderkriegen, glaube ich. Gibt es denn auch viel Geld für Kosmetika aus? Ja, auf jeden Fall. Also Parfüms bin ich süchtig, Cremes. Ich habe auch schon immer, ich kaufe immer ein Voraus, dass ich, falls das nicht mehr danach gibt oder so, dass ich schon mal noch 2-3 Packungen habe. Ja, ja. Es dreht sich alles um die Schönheit, bitte. Ja, ja. Hast du dir mal durchgespielt, wir wollen das beileibe nicht hoffen und es soll nie eintreten. Ja. Aber wenn, wie es ja nur so vielen passiert, wenn dir mal ein Unfall geschehen würde und du würdest durch einen Unfall vielleicht die Hälfte deines Gesichtes verlieren oder schwere Verbrennungen in deinem Gesicht bekommen, wie das Leben dann wäre? Dann möchte ich nicht leben. Also das ist für mich klar, dann möchte ich nicht leben. Sagst du jetzt. Also ich bewundere diese Menschen, ich bewundere auch Menschen, die so ein bisschen dicker, fast dicker sind und halt nicht so gut aussehen und ich frage mich auch manchmal, wie sie damit leben können, so, weil ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich könnte nicht damit leben. Das ist also definitiv für mich, wenn ich einen Unfall hätte oder so oder jetzt irgendwie was schieflaufen würde, oder dann würde ich, glaube ich... Ich könnte eine Wette abschließen, dass du, wenn so etwas passiert ist, mir das nicht dann auch so sagen würdest, jetzt will ich nicht mehr leben. Ich glaube nicht. Also ich finde, das Leben ist nicht so. Also ich finde, wenn ich gut aussehe, fühle ich mich gut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt verstecktes Gesicht hätte, jetzt Narben oder sonst irgendetwas, da würde ich mich zu Hause verkriechen, wie das sowieso manchmal ist schon, wenn ich zu viel gegessen habe. Also ich bin der Mensch, der damit gar nicht klarkommt. Und ich glaube, da würde ich die Schlaftabletten kaufen und das Ganze schnell beenden. Definitiv. Also da bin ich wünsche dir, dass du irgendwie ein Maß findest, irgendwann in dieser ganzen Sache, weil die Gefahr schon besteht, dass sich das auffrisst. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, da musst du einen Fokus drauf haben für dich, dass du irgendwann auch sagst, jetzt reicht es auch und nun ist es gut und ich fahre das Ganze wieder runter. Also solange das nicht künstlich aussieht und alles so ein bisschen natürlich und ich jetzt irgendwie nicht verstecktes Gesicht habe oder so dicke Lippen oder sowas, das ist für mich dann schon zu viel. Also, das war Dorothea, die auch sagt, für meine Schönheit tue ich alles. Ja. Ich wünsche alles Liebe und alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit. Also, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, wer sagt das denn von euch auch? Für meine Schönheit tue ich alles. Dass ich toll aussehe, dass ich gut rüberkomme, dass ich so den Vorstellungen der heutigen Zeit entspreche. Das ist für mich wichtig und dafür lege ich mich so richtig rein und stelle das eigentlich an erster Stelle. Das ist unser Thema und ich würde gerne mit euch sprechen, die ihr so denkt. Hier ist Tobias. Tobias ist 20 Jahre alt. Hallo Tobias. Ja, hallo, Tobias. Hallo, Tobias. Genau. Ja, 20 Jahre erst alt und ja, schon so ein Satz auf den Lippen: für meine Schönheit tue ich alles. Ja, ich würde mich als Beauty-Junkie bezeichnen. Als Beauty-Junkie? Ja. Das ist interessant. Und zwar äußert sich das so, dass ich mein Badezimmer so aussieht, als wäre es eine Frau. Wärst du ein Model? Als wärst du Germany's neuestes Model? Nee, lieber nicht. Also ich habe dann über 30 Produkte oder sagen wir mal. Wahrscheinlich sieht es bei dir im Badezimmer so aus wie bei Bruce. Bei dem war ich noch nicht. Ja, aber es könnte vielleicht sein. Ich auch noch nicht, aber ich stelle mir das so vor. Also, erzähl mal, wie sieht es bei dir aus im Badezimmer? Ja, ich habe, wie gesagt, über 30 Produkte da. Oder 30 Produkte ungefähr. Ja, was für Produkte? So für was alles? Ja, das sind einmal die Basics. Also Gesichtsreinigung, Tages-Nacht-Creme. Ja. Peeling. Augencreme. Ja. Und dann Handpeeling, Handcreme, Fußpeeling, Fußcreme. Ja. Was habe ich noch Schönes? Maniküre, also dann diese Pfeilen und Nagelhautstift und sowas. Ja. Und ich gehe auch regelmäßig zur Kosmetikerin. Du gehst zur Kosmetikerin? Ja. Was lässt du da machen? Ich habe immer noch viele Mitesser, also Pickel. Mhm. Von der Jugend, wie das halt ist in der Pubertät. Ja. Daher bin ich auch da hingekommen. Ja. Die macht man die immer weg und das ist heute eben immer noch so. Ach so. Und dann mit Massage und Maske und sowas. Ja. Also, siehst du immer wie aus dem Ei gepellt aus? Ne, leider nicht. Also, ich habe immer noch Mitesser und so. Und das ist, ich kann die Frauen schon verstehen, wenn sie dann morgens aufstehen und dann einen Pickel im Gesicht haben. Ja. Das stört mich auch. Das klingt ja für einen 20-jährigen Typ schon sehr ungewöhnlich, was du da machst. Also als Mann, ja. Als Mann, definitiv. Hast du für dich so eine psychologische These, warum das so extrem bei dir ist? Also ich mache es in erster Linie für mich. Ja, das sagen ja immer alle, klar. Ach, ja. Das hat für mich auch so einen psychologischen oder so einen seelischen Effekt. Also wenn ich dann irgendwie Stress habe in der Schule oder zu Hause oder sonst wo. Du bist noch Schüler. Ich war Schüler, also ich habe das Abitur gemacht und fange jetzt mit Studium an. Oftmals sind ja Leute so drauf, wenn sie, so wie wir es gerade auch gehört haben schon, früher irgendwie in der Kindheit irgendwie nicht so gut dastanden, irgendwie sich hässlich gefühlt haben oder vielleicht wirklich hässlich waren oder gehänselt wurden. War das bei dir so? Nein, kann ich nicht sagen. Also ich wurde jetzt von meinen Freunden oder Mitschülern nicht irgendwie gehänselt oder so. Als Kind. Ja. Nein. Haben denn die Mitschüler jetzt als du älter warst, die haben das ja auch mitbekommen wahrscheinlich, was du alles so machst. Nein. Die haben es nicht mitbekommen. Ich gehe dann nicht mit rum und sage, ich mach das und das. Ach, man sieht es dir nicht an, direkt, dass du so viele Cremes und was ich weiß, alles benutzt. Nö, das nicht, also. Und Schminke nimmst du auch nicht? Nein. Also geschminkt gehst du nicht auf die Straße? Nein, das nicht. Mhm. Und, hast du einen? Ja, ich habe auch zweimal die Woche so einen Beauty-Tag. Ja. Da mache ich dann Ganzkörper-Peeling und eben die Finger und so, da mache ich dann alles. Ganzkörper-Peeling mit 20 Jahren, was gibt's denn da zu peelen? Muss man machen, die Haut erneuert sich ja einmal im Monat. Und da reicht duschen und so ein bisschen abschrubben reicht nicht aus? Genau, richtig. Mhm. Genau. Hast du eine Freundin oder bist du schwul? Eine Freundin habe ich nicht, hatte ich auch nicht. Ja. Und schwul würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, eher so, ich bin offen für alles, also bisexuell. Ja. Hattest du denn schon mal einen Partner oder einen Freund, einen Partner oder eine Partnerin? Nein. Noch nicht? Ach, gar nicht? Ach, wie kommt's? Zu schüchtern. Ehrlich? Also, ja. Mhm. Also ich mache mir ziemlich viele Gedanken und sowas alles, weil wie ich auf andere wirke und so. Ja? Ja. Also, kann das vielleicht auch so eine Ursache sein, dass du es besonders gut mit dir machen möchtest und besonders dich besonders pflegen möchtest, um einfach gut anzukommen bei Männern oder bei Frauen, wie auch immer? Das könnte ein Grund sein, ja. Ja. Weil, wie gesagt, ich mache es in erster Linie für mich. Ja, ja. Und wie gesagt, wenn ich dann eben auf dieser besagten Insel sein würde, würde ich es immer noch machen. Ehrlich? Also ich finde... Wie lange, frage ich mich? Vielleicht die ersten paar Wochen und hinterher würdest du sagen, ach komm, trivial, Hauptsache mir geht's gut und ich habe was zu essen und dann... Ja, also Essen. Natürlich, das ist richtig. Auch so, dass ich, wenn ich dann eben morgens aufstehe und dann schlecht drauf bin, dann mache ich da mein Ritual da mit Reinigung und so, dann geht es mir auch dann. Wer weiß das denn, dass du so Sachen so intensiv betreibst? Meine Eltern. Und was sagen die dazu? Ja, die waren erst ein bisschen skeptisch, weil ich ja auch gerade als junger Mann das so intensiv mache. Genau. Aber die haben sich jetzt auch dran gewöhnt und finden das so in Ordnung. Sie haben es akzeptiert. Ja. Ich meine, es gibt schlimmere. Ja, ja, natürlich. Oder sowas. Ja, ja, klar. Ich will das auch, nicht sagen, dass ich jetzt süchtig bin. Also ich könnte auch, wenn ich jetzt, wenn es finanziell nicht mehr so gut ist, oder ich, wenn ich mir das finanziell nicht so gut leisten könnte, könnte ich auch dann mit den. Wollte ich gerade sagen, du musst doch dann auch, ja, du musst doch wahrscheinlich da im Monat richtig viel hinblechen, ne? Für all die ganzen. Auch. Hast du so eine Zahl ungefähr, wie viel du für Körperpflege ausgibst? Also im Schnitt so um die 200 Euro. Im Monat? Ja. Ja. Boah, das ist als Schüler und du als ehemaliger Schüler natürlich eine Stange Geld. Ja, ich arbeite auch nebenbei und das schwankt immer so, also mal mehr und mal weniger. Ja. Je nachdem, wie ich dann komme, dann auch Kosmetikerin, die ist auch nicht ganz billig. Ja. Was willst du mal vom Beruf machen? Medizin studieren. Ja. Und dann wahrscheinlich auch in die Richtung, also in Forschung oder so. Also. Muss ich mal sehen. Ich dachte, du wolltest ein Schönheitschirurg werden oder sowas. Das auch vielleicht oder irgendwie so ein Beauty-Laden aufmachen. Mal schauen. Ich hatte dich gerade unterbrochen, du hast gesagt, meine Eltern wissen das und es klang so, als würdest du sagen wollen, und weiß es noch jemand? Ja, also dann wahrscheinlich ein paar Freunde, die dann ins Badezimmer gekommen sind, aber das glaube ich nicht. Also ich habe das dann, früher war es so, dass ich das dann auch verheimlicht habe. Ja. Also ich habe dann schnell die Sachen weggepackt, weil ich dann nicht so als, ja wie gesagt, als schwul dann dastehen wollte. Ja. Aber mittlerweile gehe ich da ganz offen mit um, weil es ja auch in den Medien oder so, wenn man jetzt in Drogerien geht, dass das immer mehr auch bei Männern ankommt. Ja, ja, das ist ja, wenn ich auch kein schlechtes Gewissen. Genau, also mittlerweile geht das ja so in beide Geschlechter rein, ja. dass man das machen kann. Früher wäre das noch eher undenkbar gewesen. Wäre, also den allerbesten Freund oder eine allerbeste Busenfreundin hast du nicht, mit der du das so besprechen, mit dem du das so besprechen könntest? Ich könnte es wohl, aber ich weiß nicht. Hab's bisher nicht gemacht. Schämst dich dann noch ein bisschen? Vielleicht. Vielleicht, ja. Ja. Was ist eigentlich mit Stichwort Zähne? Hast du da auch einen Tick, dass du die besonders reinigst und. Darf ich? Ja. Und, Ja. Was machst du da alles so? Da habe ich natürlich Zahnpasta, wie jeder auch. Mhm. Dann habe ich Mundwasser, so eine mundfrische Spray da und dann so ein Pulver, das dann den Zahnbelag ab. Verstehe. Also, wenn man sich mit dir irgendwie näher befasst, muss man keine Angst haben, dass man irgendwelche Bakterien an sich bekommt. Ja, das nicht. Ist auch so, dass ich mich ziemlich gut damit auskenne. Also ich weiß schon, was ich benutze und was das bewirkt. Und das Schöne an den Sachen ist auch, finde ich, dass man so einen Soforteffekt hat. Also man ist nicht so, dass man dann, wenn man dann nach 100 Jahren dann die Creme benutzt, dass man dann erst eine schönere Haut bekommt. Verstehe. Dann nach ein paar Wochen. Jetzt stelle ich mir gerade die Situation ausgesprochen lustig vor, wenn unser Tobias zur Bundeswehr müsste. Ja. Musst du zur Bundeswehr? Nein. Nein, schade. Dann hättest du mit deinen Kosmetikkoffern da angerauscht und da hätten die anderen Jungs Späßchen gehabt. Ja. Machst du denn Zivildienst? Nein, bin ich auch frei von. Aha. Also ich muss in der Hinsicht gar nichts machen. Ja. Wie gesagt, das ist, so bin ich, so muss man mich akzeptieren, wer das nicht haben kann. Mhm. Das ist halt, weiß nicht. Mhm. Also ich bin da mittlerweile ziemlich selbstbewusst. Vielleicht wäre einfach mal so als ich weiß nicht, als so Therapie, um auch mal anders zu leben. Gar nicht so schlecht, wenn man dir das mal radikal entziehen würde. Ja. Oder wenn du, weiß ich jetzt, eine Abenteuertour durch Afrika machen würdest, einen Monat oder zwei Monate, ohne diesen ganzen Schnickschnack, wie du dich dann wohl fühlen würdest. Ja, wäre interessant. Das wäre interessant für dich auch als Selbsterfahrung. Was bin ich abhängig davon? Kann ich auch anders oder fühle ich mich anders sogar letztendlich sogar gut, wenn ich erstmal die erste Hürde überwunden habe und so weiter? Ja, und was auch interessant wäre, ja, wie sich dann die Haut dann zum Beispiel aussehen. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Kommt die endlich mal zur Ruhe, die Haut? Mhm. Die wird ja ständig gepielt und gepudert und gedrückt und weiß ich was alles. Würdest du sagen, dass die Haut auch davon abhängig werden kann? Also die Haut, also nicht vom Geist her oder vom Gehirn her, sondern. Weißt du wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin kein Dermatologe, weiß ich nicht. Aber psychisch mit Sicherheit. Tobias, ist vielleicht, denk mal nach, ist vielleicht auch alles eine Nummer zu krass. Ein bisschen runterfahren wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Okay. Oder einfach mal so einen Selbsterfahrungstrip machen und alles sein lassen. Mhm. Ne? Okay. Danke für den Anruf und deine offene Schilderung. Ja, danke auch. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier geht's Sofort weiter mit Frank und Frank ist 38. Guten Morgen, Frank. Ja, Namen Domian. Namen Frank. Ja, also mein Thema ist mittlerweile sportsüchtig. Sportsüchtig? Ja, richtig. Und hätte man das vor 12 Monaten zu mir gesagt, dann hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und ja klar gesagt. Ach, du bist erst seit 12 Monaten sportsüchtig? Ja, ich habe seit 12 Monaten oder in den letzten 12 Monaten 63 Kilo abgenommen. 63 Kilo abgenommen? Ja. Nur durch Sport? Nur durch Sport, ja. Ja, und Ernährung natürlich. Und Ernährung. Ja, wie viel hast du vorher gewogen? Wie viel wiegst du jetzt? Vorher 140, jetzt 77. Wow. Also mit eiserner Disziplin. Ja. Ganz wenig gegessen? Sagen. Ganz wenig gegessen? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich habe schon gegessen. Aber ordentlich gegessen? Also gesund gegessen? Gesund gegessen. Weniger Fett, also, weniger Süßes? Fett ist überhaupt kein Problem. Also wenn jetzt meine Freunde zuhören würden, die würden jetzt wieder sagen, jetzt fängt er das schon damit an. Kohlenhydratarm. Ja, ich habe es auch schon gehört, ja. Kohlenhydrate sind die wahren Zucker. Okay, und was für einen Sport oder welchen Sport betreibst du? Also ich laufe nur. Ich habe erst mit Fahrradfahren angefangen. Ja. Und nach 4 Wochen wurde das irgendwie langweilig. Ja. Dann habe ich mich irgendwann mal nachts um 3 aufs Laufband gestellt. Ja. Um mal zu gucken, wie das aussieht. Ja, fand ich gar nicht so schlecht. Und seitdem mache ich eigentlich Laufband. Dann habe ich circa ein 3/4 Jahr fast jeden Tag. Sag mal, Entschuldige, ich höre im Hintergrund so ein komisches Geräusch. Du bist aber nicht jetzt im Moment auch auf dem Laufband. Selbstverständlich. Du bist jetzt. Ja. Du bist jetzt auf dem Laufband, während du mit mir telefonierst. Ja. Und da kannst du so ganz normal reden, ohne in die Puste zu kommen. Ja, das ist halt auch so ein Ding, wenn man wirklich den puren Fettabbau machen will, dann muss man im richtigen Pulsbereich sein. Der richtige Pulsbereich. Ja. Ich habe natürlich jetzt ein Pulsband an und er zeigt mir das an. Ja. Jetzt würde ich sagen, ich habe Puls, aber das Problem halt ist, man muss sich unterhalten können, ja, während man läuft, weil dann ist man im richtigen Pulsbereich. Ach so. Wie viele Stunden am Tag läufst du denn? Eine. Eine Stunde? Ja. Ah, das geht ja noch. Ja gut, das ist auch schon ein bisschen krass, aber ich hatte jetzt noch mehr erwartet. Nö, also wie gesagt, wenn die richtige Ernährung einhält, ist es eigentlich kein Problem. Und ja, es ist in Anführungszeichen einfach. Mhm. Weil auch wenn man zum Beispiel abends mache ich mir einen Salat, ja, und dann haue ich mir da Käse rein und um Gottes Willen, wie kann man noch Käse essen, Fett? Ja. Das ist überhaupt kein Problem, wie gesagt. Wie kam es denn bei dir, dass ich das dann vor einem guten Jahr umgeschaltet hatte? Du warst früher ein ziemlich dicker Kerl. Ja. Und warum plötzlich dann der Gesinnungswandel? Ja, der war eigentlich durchs Tauchen. Ich habe mit dem Tauchen angefangen. Mhm. Und dann hat man gemerkt, dass man sich halt nicht drehen kann, nicht wenden kann. Mhm. Und wenn man denn, sag ich mal, auf dem Wasser liegt mit Wellen und man ist gerade rein und man muss sich halt die Flossen noch anziehen, ja, und man kommt da irgendwo nicht ran. Ja. Das ist dann schon irgendwo etwas peinlich. Ach so. Mit 12 Kilo Blei. Und hast du gesagt, jetzt muss ich was verändern. Ja, die Ausrüstung wiegt natürlich auch nochmal so 15 Kilo. Mhm. Und dann noch 12 Kilo Blei dran, dann geht man schon etwas zu krümmen. Wenn Windstoß kommt, kippt man da hinten über. Ah ja. Und jetzt tausche ich mit 2 Kilo halt. Ne? Das war der Auslöser. Ja. Jetzt hast du über 60 Kilo abgenommen, ne? Sagst ja, du? Ja, 63. Wie ist das denn so? Hat sich die Haut auch zurückgebildet oder hängt die Haut? Also grundsätzlich muss man mal sagen, das Bindegewebe von Männern ist wesentlich besser als von Frauen. Ja. Jetzt ungerecht verteilt eigentlich. Ja. Aber bei mir hat sich die Haut halt zurückgebildet. Ja. Und einen flachen Bauch habe ich natürlich immer noch nicht, weil das, was ich mir in 20 Jahren angefuttert habe, das kann man nicht in einem Jahr wegkriegen. Mhm. Darum fange ich jetzt auch, also ich muss dazu sagen, ich habe nur Laufband gemacht. Mhm. Und natürlich vorher Fahrradfahren. Mhm. Und kein Krafttraining. Und jetzt fange ich halt an auch langsam mit Bauchtraining. Ja. Damit sich der Bauch natürlich auch noch ein bisschen. Also, das Ziel ist noch nicht erreicht, wie der Körper aussehen soll. Nein, auf keinen Fall. Jetzt muss ich mal fragen, ich finde das immer so albern auf diesen Laufbändern. Ja. Warum läufst du nicht in schöner Natur? Da hast du frische Luft, kannst du was Nettes angucken. Warum auf dem Laufband? Ganz einfach. Du verbrauchst in frischer Natur und unter Natur halt oder in der Natur halt mehr Kraft. Mhm. Und es war für mich mit 140 Kilo nicht erdenkenswert, dass ich überhaupt auf dem Laufband gehe. Das war ein großes Risiko, weil halt auch die Knochen halt, die Gelenke. Ich hätte mit 140 nie aufs Laufband steigen dürfen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ja. Es ist alles gut gegangen. Ja. Theoretisch könnte ich jetzt in freier Natur laufen, ja, aber es ist anstrengender. Also es ist aber es ist doch gut, dann verbrennt man doch noch mehr, wenn es anstrengender ist. Ja, du hast aber den Puls nicht so ganz in Ordnung. Ach so, verstehe. So, jetzt hast du denn da ich immer noch Fettabbau machen will, ja, also im Hauptfokus, ist es einfach wichtig, dass ich da noch was achte. Ja. Bist du in einer Beziehung? Ja. Ja. Und warst du in der Beziehung auch schon, als du dicker warst? Ja. Was sagt denn deine Freundin? Eigentlich nur dick. Ah, ja, ja. Und was sagt deine Freundin jetzt zu dem völlig verwandelten Frank? Frau. Bitte? Eine Frau. Deine Frau, ja. Was sagt deine Frau? Ja, was sagt sie? Zuerst war sie da nicht so ganz mit einverstanden. Ach, sie wollte dich... Sie wollte dich lieber ein bisschen moppeliger haben? Ja, richtig. Und mittlerweile muss man sagen, dachte sogar, ja, wenn du ein bisschen mehr Schulter kriegst und so, dann wäre es ganz gut. Ach so. Hm. Ja, also sprich noch ein paar Muskeln dabei. Verstehe. So, wie wäre dein Ziel, wie würdest du es definieren? Wie solltest du aussehen, um zu sagen, dass du dann sagst, so soll es bleiben? Ich möchte letztendlich die Speckpolster wegkriegen, dann bin ich glücklich. Ja, und das Gewicht, wo sollte das sich einpendeln? Das kann man nicht sagen, weil aus dem ganzen Tag Runde, weil du weißt nicht, wann die Polster weg sind. Ach so. Mhm. Also so, das kann bei 5 Kilo passieren jetzt noch, es kann noch 10 Kilo sein. Ja. Da ich aber jetzt auch, wie gesagt, Krafttraining mache, ist es halt auch so, dass ich wieder, ich denke mal, in 2 Monaten an Gewicht etwas zunehme. Ja. Weil Muskeln wiegen 3-mal mehr als Fett. Ach so, klar. Aber natürlich. Ich bin natürlich nicht wie der erste Fürsprecher hier als Arnold enden. Ne? Genau. Ja, der erste Anruf vorhin, da waren wir noch nicht im Fernsehen, der erzählte was, dass er Anabolika nimmt und halt die Muskeln dadurch aufbaut. Ja. Das ist nicht dein Ziel. Aber du bist fest entschlossen, jetzt weiter so diszipliniert alles durchzuziehen, dich nicht wieder so gehen zu lassen wie vorher. Nein, auf keinen Fall. Und eben für dein Aussehen, für deine Schönheit eben das jetzt so zu machen, wie du es gerade beschrieben hast. Richtig, ein Ziel habe ich ja schon erreicht. Ja. Besser aussehen als mein guter Freund Thomas. Das ist schon viel wert. Wie schwer ist denn der gute Freund Thomas? Nö, der ist eigentlich ganz dünn, der ist dünner wie ich. Ach so. Aber ich sehe jetzt besser aus einfach. Ah. Das habe ich einfach mal so beschlossen. Ah ja. Ja, also das ist halt eigentlich eine ganz gute Sache. Da, ja. Du tust Körper und Geist, ist das gut? Körper und Seele? Und vor allen Dingen, wenn man so, ich habe mit der Krankenkasse Kontakt aufgenommen. Ja. Ob die das vielleicht unterstützen. Ja. Da hieß es ein ganz klares Nein. Ja. Ich habe mich mit einem Ernährungsberater unterhalten. Ja. Und er hat mir sogar von dieser, ja, die sagen Diät dazu, ich sage es Ernährungsumstellung, abgeraten, die Kohlenhydrate haben. Ja. Und das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht unterstützen kann und überhaupt nicht schaffen kann. Ich merke, du möchtest gerne wieder auf dieses Thema kommen. Ja. Das sagen deine Freunde ja auch von dir. Naja, aber ich finde es okay. Und wenn das nicht wirklich, ich meine, du hast gerade sportsüchtig gesagt, ja, ich hatte es noch schlimmer erwartet. Das ist ja im Moment, finde ich, noch okay so. Ja gut, ich war ein 3/4 Jahr jeden Tag hier. Ja, wo ist denn hier? Bist du jetzt in einem Studio oder bist du? Ich bin jetzt in einem Studio. Es gibt ein Studio, was 24 Stunden lang aufpasst. Ah, verstehe. Da bin ich. Verstehe. Den Namen wollen wir jetzt nicht sagen. Nein, das wollen wir nicht sagen. Also, wenn es dabei bleibt und du nicht demnächst 3 Stunden am Tag laufen musst und auch noch Krafttraining machen musst, dann ist das ja alles okay und dann wird der Frank ganz schmuck und drahtig und muskulös demnächst aussehen. Ich hoffe. Danke für den Anruf, Frank. Ja, gerne. Viel Erfolg weiterhin. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist Paula. Paula ist 22. Guten Morgen. Ja, morgen. Hallo Paula. Hallo. So. Ein bisschen aufgeregt. Ja, das kriegen wir schon hin. Für meine Schönheit tue ich alles, heißt ja unser Thema. Genau, ich weiß gar nicht, wie anfangen soll. Was ist denn bei dir? Ja, extrem würde ich sagen. Also so, ich habe Magersucht halt und das ein bisschen ausgereizt, mehr oder weniger. Ja, also Magersucht, wie lange schon? Also 10 Jahre. 10 Jahre. Also die ganze Pubertät? Ja, also da war es noch nicht jetzt als Magersucht irgendwie diagnostiziert, da war es halt nur eine Essstörung irgendwie. Mhm. Ja, also über die Jahre ist es halt dann schon, ja. Dann sag mir mal so die Daten, damit ich mir dich vorstellen kann. Du bist wie groß? 1,76 und wiegst? Also im Moment, ich habe meinen Tiefpunkt, also 38. 38? Mhm. Und da kannst du noch mit mir telefonieren? Ja, das geht. Muss man da nicht irgendwie ins Krankenhaus mit zwangsernährt? Es gibt bestimmt einige, bei denen das ist. Also ich war in Therapie jetzt gewesen über Weihnachten bis Januar, Februar war ich gewesen und das hat mehr oder weniger angeschlagen. Also ich habe dort ein bisschen zu was zugenommen, eine ganze Menge mehr. Wie viel? Ich hatte um die 48, was gehabt, 47, 48, so irgendwie. Ja, dann ist halt also meine Freundin hat sich von mir getrennt und das hat dann so den Tief gegeben. Aber du bist ja jetzt, ich sag mal, ganz nah am Randbereich der schweren Erkrankung oder gar des Todes. Ja. Na, so muss man das ausdrücken. Schon, wobei das nicht das ist, wo ich hinstrebe. Also es ist nicht so, dass ich... Aber bewusst ist dir das? bewusst ist mir das schon. Ja. Also du willst, deine Psyche ist nicht so, dass du sagst, ich will mich zu Tode hungern. Nein. Du willst schon leben. Das schon, ja. Es ist nur für mich momentan sehr schwierig, das klar zu kriegen mit der Trennung und das im Kontext mit, ich fühle mich hässlich und ja. 38 Kilo ist so unfassbar dünn. Also wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich, und das nicht wüsste, würde ich denken, dass du eine ganz schwer kranke Frau, junge Frau bist. Wahrscheinlich, ne? So eingefallen siehst du aus. Und wenn ich dich jetzt in Bikini sehen würde oder so. Gut möglich, ja. Mhm. Wie viel nimmst du denn am Tag noch zu dir? Also es ist nicht sonderlich wenig. Also es sind vielleicht nicht jetzt die 600 Kalorien, 700 irgendwie. Das ist halt, weil ich mich auch noch bewege, verbrauche ich halt dementsprechend auch wieder. Was, in welcher Form nimmst du diese Kalorien zu dir? Also ich esse schon, aber nicht jetzt wie ein normaler Mensch. Also das ist so, ich esse halt generell nur abends, dass ich tagsüber irgendwie noch in irgendeiner Form irgendwas geleistet habe. Und was isst du? Ja, hauptsächlich also nur Bioprodukte und das zelebriere ich halt. Das ist dann Reis mit irgendwas jetzt gemacht an Soße. Also wirklich, das kann dann 2-3 Stunden halt dauern. Und also nicht wie ein normaler Mensch, so kann man sich das nicht vorstellen. Ich bin erstaunt, dass du überhaupt noch so etwas isst, Reis und du hast Bioprodukte. Ich hatte jetzt erstmal gedacht, du würdest sagen, ich esse nur noch einen Joghurt am Tag oder einen Apfel oder so etwas. Also das Paradox an der ganzen Sache ist, ich esse eigentlich unheimlich gerne. Habe ich auch immer getan. Das ist eigentlich irgendwie schwer. Aber halt die Menge muss ja dann doch schon sehr, sehr gering sein, wenn du so dünn bist. Ja, also ich habe halt, wie gesagt, immer abgenommen gehabt jetzt nach der Therapie, weil ich habe es dann halt... Aber du erbrichst es nicht dann, was du gegessen hast? Ab und zu schon. Ach, das auch noch. Je nachdem, also es war ganz schlimm, ja, als wir uns da getrennt hatten oder sie sich von mir getrennt hat, also da war es eine Zeit, da war es dann ganz schön, da habe ich dann, also das, was ich noch gegessen habe, dann auch als Kind, ja. Hat man überhaupt, wenn man 38 Kilo wiegt, bei einer Größe von 1,76, hat man überhaupt noch Kraft, so rauszugehen, einkaufen gehen, zu gehen oder überhaupt sich in der Welt zu bewegen? Schaffst du das? Wenig. Also es ist, ich bin eigentlich noch in, also nach wie vor in der Ausbildung, ich bin eigentlich fast fertige Krankenschwester. Aufgrund der ganzen Geschichte halt und immer wieder irgendwelchen Rückfällen konnte ich halt nach wie vor mein Examen nicht machen. Und arbeitest du denn im Moment? Nee, ich darf nicht. Also könnte ich auch, glaube ich, gar nicht. Es ist so auch schwierig genug. Ich halt nur, ich bringe das nicht so mit in Verbindung. Also wenn ich mich schlecht fühle, dann denke ich halt, es ist ja das Wetter oder was. Also ich weiß schon rational, dass es auf jeden Fall mit dem Essen zusammenhängt. Aber es ist einfach so, ich kann nicht mehr essen, weil ich dann sofort denke, dann weiß ich nicht, nehme ich ins Unermessliche zu. Findest du dich denn so, wie du aussiehst? Findest du dich so schön? Also im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, 2 Kilo mehr wäre mir schon ganz recht. Im Moment ist es nichts, aber ich muss sagen, also mit dem Niedrigen finde ich mich trotzdem noch schön. Also das ist absurd, dass magersüchtige Menschen wirklich auch sich so hager und eingefallen, wie sie dann aussehen, schön finden. Und ja, wenn Gesunde, sage ich mal, die nicht diese Erkrankung haben, sagen, Mensch, das sieht ja schrecklich aus, das prallt ja an euch dann völlig ab. So eine Äußerung, ne? Ja, also was heißt völlig abprallen nicht, also man merkt das ja schon, man trifft einen auch, aber es ist, man findet sich schon, wo ich auch schon mittlerweile Mädels, Frauen, die auch immer kennengelernt habe, denen das nicht so ging, also die sich furchtbar fanden. Also im Moment finde ich es gar nicht so diese Schönheitsfrage das Problem, sondern im Moment ist das Problem, dass du unter Umständen komplett zusammenklappst und eher ins Krankenhaus eingeliefert werden musst. Die Gefahr besteht ja, definitiv. Ja, die bestand immer, aber das ist halt eben der Punkt, weil mir war es immer so, ich habe einige Therapien hinter mir, einige Klinikwaffen halt, und es war immer so, dass ich halt in den Therapien dann schon beschlossen habe, dass ich halt das, was ich zugenommen habe, wieder abnehme, weil ich mich mit diesem Meer furchtbar fand. Also rein vom Objektiven her, ich habe mich im Spiegel nicht ertragen können. Wo siehst du denn für dich, wo ziehst du denn für dich die Notbremse? Dass du sagst, jetzt, ich muss jetzt aufpassen, sonst ich sage es nochmal so dramatisch, aber so ist es ja auch, sonst sterbe ich. Ja, so ziehe ich die. Das ist, also ich ziehe sie eigentlich nicht konkret. Ich versuche jeden Tag aufs Neue irgendwie weiterzumachen oder wieder mehr zu essen und zuzunehmen. Ich habe halt dadurch, dass eben meine Beziehung kaputt gegangen ist, halt da war das ja das letzte ja, also wofür sich das auch gelohnt hätte. Und die Beziehung, ich habe nachgeschaut, das ist hier schon mehrfach erwähnt, das hat dich extrem umgehauen. Ja. Mhm. Und bevor, wie lange hat die Beziehung gelaufen? Fast 3 Jahre. 3 Jahre. Da hattest du das so einigermaßen im Griff? Also ich bin, wir haben uns kennengelernt, da kam ich gerade aus einer Klinik eben raus und da ging es mir, ja, auf jeden Fall um Ecken besser als vorher und ja, viel erlebt jetzt in den fast 3 Jahren und ganze Menge durchgemacht und das war immer so mein Halt halt irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass sie das irgendwie versteht und auch akzeptieren kann. Ich meine, es war sicher nicht einfach, aber das ist dann halt jetzt, ja, dann so kaputt gegangen, dass das hat mir jetzt so den Rest gegeben. Ich also ein bisschen Fragen stellen. Halt dann eben für mich dann auch klar war, dass sie eigentlich nur deswegen gegangen ist, weil ich, ja, weiß ich nicht, hässlich bin, abstoßend, wie auch immer. Deshalb ist sie gegangen? Das ist meine Vermutung, ja. Und dann war für mich klar. Hat sie aber nie gesagt? Nein, hat sie nie gesagt. Mhm. Wie hat sie sich denn über deine Magersucht geäußert? Also ihre Worte waren halt eben, dass sie das nicht mehr erträgt, sie kann sich das nicht anschauen. Mhm. Für mich kam es halt eben so rüber, dass sie halt eben mich nicht anschauen kann, weil ich. Na, also, weißt du, Paula, ich glaube schon, dass man als Partner extrem, dass es extrem auf das Nervenkostüm geht, wenn die Partnerin, so wie in deinem Fall, eine solche Krankheit hat. Und dass man das vielleicht auch irgendwann nicht mehr aushält. Ja. Die Krankheit nicht aushält, nicht dich aushält, so wie du aussiehst, sondern einfach diesen permanenten Stress nicht aushält. Ich meine, das sollte doch vielleicht für dich Appell, ein ganz großer Appell sein. Nochmal, ich meine, du hast schon einiges versucht, aber das heißt ja nichts. Nochmal so richtig, nochmal von unten anzufangen und dein Leben zu verändern, dich in den Griff zu kriegen, weil das wird ja immer wieder in Beziehungen passieren. Welche Frau, du bist lesbisch, das habe ich jetzt auch rausgehört, welche Frau will das auf Dauer mitmachen? Da geht man ja als Partner auch mit kaputt dran. Ja. Und du hast gerade zu mir gesagt, du bist ja nicht so ein finster, depressiver Mensch, der sagt, ach, es ist alles egal und wenn ich tot bin, dann bin ich halt tot. So bist du ja nicht. Nee. So wirkst du auch nicht. So, das heißt, da ist dein Lebenswille da. Dann verdammt nochmal, mach doch was draus. Du lässt dich im Moment nur gehen. Du lässt dich komplett gehen. Nee. Auch in deine Traurigkeit, die ich verstehen kann, das ist klar. Aber du machst dich mit durch dieses sich gehen lassen, machst du alles kaputt. Machst du immer noch mehr kaputt. Ja. Du hast eine Ausbildung, eine tolle Ausbildung angefangen als Krankenschwester, kannst du nicht zu Ende führen. Wie siehst du denn deine Zukunft? Ja, momentan, also ich würde liebend gern das Examen endlich mal, ja, angefangen hatte ich, endlich mal zu Ende bringen und dann auch bestehen und halt eben doch Arbeit in meinem Beruf. Also. Mhm. Also ich glaube, Träume sind schon da, dass du irgendwann deinen Beruf ausüben wirst können. Und wenn du diesen Schmerz überwunden hast mit deiner Freundin, mit der Trennung, dass du vielleicht irgendwann eine neue Liebe findest. Ja. Ne? Ja. So. Und das kannst du aber nur auf der Basis machen, dass du gesund bist, dass du das im Griff hast. Und dafür muss man was tun. Mhm. Und wenn man so lange so eine Krankheit hat, ist mir völlig klar, dass das sehr, sehr, sehr schwer ist. Ja, das stimmt. Sehr schwer. Aber ich weiß auch, dass es nur geht, wenn man es selbst will. Hm. Niemand anders kann einen dahin drängen. Sonst wird irgendwann jemand zu dir sagen, okay, dann stirb. Okay, das ist deine Entscheidung, stirb. Das will ich ja eben nicht. Hast du denn den Eindruck, dass du in den richtigen Kliniken warst bisher? Nee. Also die früheren Kliniken, das waren hauptsächlich so psychosomatisch mit irgendwelchen Zwangserkrankungen oder Angststörungen und dann halt eben sehr lange in der Psychiatrie. Mhm. Jetzt die letzte Klinik ist eigentlich eine Fachklinik gewesen, aber mit dem Konzept dort konnte ich nicht so ganz. Mhm. Ich glaube, das ist auch wirklich die große Kunst und das große Glück, dann eben die richtige Klinik zu finden. Die richtige Klinik zu finden, wo man adäquat behandelt wird und wo man dann auch dann noch auf die Leute trifft, die man ernst nimmt als Therapeuten. Ich könnte mir vorstellen, dass du viele Therapeuten gar nicht ernst nimmst, wenn die anfangen, mit dir zu arbeiten. Nee, aber auch umgekehrt. Also ich hatte jetzt gerade zuletzt das Gefühl eigentlich immer, dass da ging es nur wirklich um das Thema Essen. Also sobald man irgendwie sagte, ja, ich weiß ich nicht, mit meinetwegen 58 Kilo finde ich nicht okay, mit 59 nicht mehr, dann würde man als lächerlich dahingestellt. Mhm. solche Sachen, die mich dann irgendwie, ja, wenn sie das ausdrücken soll. Also, einfach so, ja, also ich habe sie sicherlich oft nicht ernst genommen, umgekehrt genauso. Ja. Paula, was ich denke, was ich zu diesem Fall denke, habe ich dir jetzt, glaube ich, sehr klar zum Ausdruck gebracht. Das ist, dass du es in der Hand hast und dass du etwas tun musst. Du musst es tun. Nur du kannst es tun. Was ich dir noch anbieten kann, jetzt im Hintergrund von meiner Psychologin, noch eine Beratung in Sachen Kliniken. Das kann ja nicht schaden, dass du von uns noch Informationen bekommst, aus denen du dann vielleicht irgendetwas auswählst. Und da musst du was machen, damit du fit wirst. Okay. Damit wir irgendwann eine tolle Frau findest. Liebe Paula, alles Gute von Herzen. Wirklich, ja, von ganzem Herzen. Und du legst bitte auf und Elke, meine Psychologin, ruft dich an. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ja. Tschüss. Und hier ist der Dennis, 37, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Dennis. Was machst du denn für deine Schönheit? Ja, für meine Schönheit mache ich einiges. Also ich gehe jeden zweiten Tag ins Solarium. Jeden zweiten Tag? Jeden zweiten Tag, ja. Wie lange? Na, 30 Minuten. Jeden zweiten Tag 30 Minuten? Ja. Seit wie vielen Jahren schon? Na, erst seit einem halben Jahr. Ach so. Okay. Aber es geht ja noch. Ich hatte ja schon Sorge, dass du eine komplett vernarbte Lederhaut hast. Nee, eine Lederhaut nicht, aber also ich war vorher schon auf dem Solarium. Mhm. Und dann wurde halt bei uns angeboten, es gibt so eine Flatrate. Ach so. Also, wenn es umsonst ist, gehe ich öfters hin. Ja, ich zahle einen festen Monatsbeitrag und könnte eigentlich jeden Tag 30 Minuten jegliche Liegen nutzen. Okay, erzähl mal weiter. Also so oft auf Solarium und weiter? Ja, und dann gehe ich noch dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Wie viele Stunden? Ja, so zwei. Also je nachdem, wie kaputt ich von Arbeit bin. Was machst du beruflich? Ich bin auf dem Bau tätig. Ach so, das heißt, du bist schon richtig... Also auf dem Bau tätig heißt, du wirst im Sommer braun und hast körperlich sehr viel zu arbeiten. Und die Muskeln werden trainiert. Die Muskeln werden trainiert auf jeden Fall, aber auf dem Bauarbeiten heißt ja nicht immer gleich, dass man braun wird. Also ich mache so Trockenbau und Fliesen. Ach so. Ja, so. Sachen. Also ich arbeite mehr im Innenbereich, Sanierungsarbeiten. Ah ja. Und da bin ich von der Sonne eigentlich verschont. Ja, und was noch? Das ist es so. Nee, meine Haut pflege ich danach auch. Also wenn die vertrocknet ist, dann hole ich mir halt in einer Lotion und creme mich ein und pflege mich halt dementsprechend, ja, um die Haut halt wieder in Schuss zu bringen. Und also bei mir ist so ein unterschwelliges Problem, dass ich glaube, dass meine Freundin steht mehr so auf südländische Typen. Die sagt aber immer zu mir, okay, ist in Ordnung, musst du nicht machen und Solarium übertreibst ein bisschen. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass sie irgendwie das schon erwartet, dass ich halt das, mein Körper so... Ach so, du denkst, hier steht auf südländische Typen, also die so ein bisschen einen braunen Teint haben. Genau, von Hause aus, ja. Und das willst du dir künstlich ranholen. Ja. Wie ist deine Haarfarbe? Meine Haarfarbe ist dunkelblond. Dunkelblond. Und ja, das soll auch so bleiben oder willst du die schwarz färben? Nee, das bleibt so. Also, so weit geht's ja nicht. Ja. Ich will mich ja nicht verfälschen. Verstehe. Also, ich müsste schon irgendwo, ich finde es auch schön, gebräunt zu sein, aber jetzt mich total zu verändern, nee. Das muss nicht sein. Aber so mit Lotion und Feuchtigkeitscreme und so, das ist alles auch schon so dein Ding. Ja. Ja. Na, ich merke auch sehr, wenn ich im Solarium war, die ganze Woche über, also jeden zweiten Tag, dass dann die Haut ist trocken. Und gerade da ich auf dem Bau arbeite, viel Staub, viel Dreck. Ist klar. Da habe ich auch schon immer so gemacht, meine Hände eingecremt, dass sie nicht mit Hornhaut zuwachsen und so. Wie siehst du denn im Moment aus? Wie stark gebräunt bist du schon? Ja, also ich würde schon sagen, schon mehr so indisch. Wie indisch? Ja, also wie ein Inder. Also Dennis, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist zu viel. Du kannst ja mal ab und zu auf Solarium gehen, ist ja gar nichts gegen einzuwenden, glaube ich, sage ich mal so. Hat mein Hautarzt zumindest zu mir auch gesagt, dass man das ab und zu im Winter mal machen kann. Aber bitte alles in Maßen. Ich meine, du setzt deine Haut da einer enormen Strahlung aus. Du behämmerst ja deine Haut mit Strahlen. Wenn du das über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum machst, wirst du auch mit Sicherheit irgendwelche Konsequenzen tragen müssen. Ja, aber ist auch entspannt. Also wenn ich da liege die halbe Stunde... Du kannst dich auch so verlegen, ist auch entspannt. Ja, ja, okay, da denke ich aber mehr nach über Alltagssachen. Und wenn ich im Solarium liege, habe ich die Kopfhörer auf, höre Musik, ja, habe die eine wohlige Wärme auf dem Körper. Ja. für eine halbe Stunde und bin da komplett nur für mich und kann die Gedanken auch weglassen. Verstehe. Dennoch könnte man sich sowas ja auch irgendwie anders suchen, dass man diesen Entspannungsrahmen so findet. Liebe Dennis, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Ich habe mich gefreut, dass wir beide noch haben reden können. Dennoch glaube ich, fahr das mal ein bisschen runter mit dem Solarium und mach es nicht zu lang. Ich glaube, letztendlich ist es nicht gut für dich und deine Haut. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und ja, alles Liebe. Viel Erfolg weiter. Auch. Okay. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das war's für heute, meine Lieben, in der Technik. Gundel Blendin. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio ist live.